Diskussion. Das Äußere zählt doppelt, wenn man erfolgreich werden will. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Charakter und Erscheinungsbild. Vorurteile der Menschen. Sich von der Masse abheben. Aussehen bei Männern. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster. Das ist aber eine schwere Frage. Lassen Sie mich ein bisschen nachdenken. Wenn ich kurz überlege, was Pro und Contra sein könnte, bin ich der Meinung, dass diese Aussage richtig ist. Wenn man neue Menschen trifft, über die man noch nichts weiß, beurteilt man sie zuerst nach ihrem Outfit. Da entscheidet immer der erste Blick. Man muss perfekt gestylt sein, soweit es geht. Später, nach längeren Gesprächen, wenn ich die Persönlichkeit meines Gesprächspartners entdecke, denke ich oft daran, dass das Äußere in allen Fällen das Innere widerspiegelt. Sieht man elegant und gepflegt aus, wirkt man angenehmer, sogar klüger auf andere. Gut aussehende Lehrer kommen zum Beispiel bei Jugendlichen viel besser an. Ich sage das mal so: Keine Frau dürfte ohne Schminke oder einen Duft auf die Straße gehen. Heutzutage ist es genauso evident wie das Zähneputzen. Der Schein trügt. Wer auf den ersten Blick positiv auf andere wirkt, muss nicht unbedingt auch der Beste im Kopf sein. Ich sagte nicht, er ist dann der Beste. Ich sagte nur, er macht dann einen angenehmeren Eindruck. Menschen haben Vorurteile. Sehe ich nicht gut genug aus, so denken sie, ich bin nicht erfolgreich. In der Schule gibt es starke Konkurrenz. Jeder will sich durchsetzen. Dafür muss man aber auch etwas tun. Für viele zählt nur das Äußere. Der trendy Look und hübsche Markenklamotten wirken Wunder. Sofort steht man im Mittelpunkt. Nur der Charakter zählt. Alles andere lenkt nur vom Wesentlichen ab. Es gibt viel gewitztere Methoden, um sich von der grauen Masse abzuheben. Da gebe ich Ihnen recht. Aber in der Fragestellung ging es darum, ob das Äußere beim Erfolg doppelt zählt. Und das tut es, glaube ich. Nicht nur Markenklamotten und trendy Sportschuhe, sondern auch ein beneidenswerter Körper. Bei Jungs vielleicht noch eher. Übrigens müssen auch Männer auf ihr Aussehen achten. Das ist schon eine gesellschaftliche Erwartung in manchen Berufen. Jungs sollten dabei ganz vorsichtig mitmachen. Sie werden immer noch nach ihrer Qualifikation und nicht nach ihrem Aussehen beurteilt. Oder etwa nicht? Das ist sicherlich nicht mehr so. Das Aussehen wird bei Männern und Frauen in der modernen Gesellschaft mit dem gleichen Maß gemessen. Nur darf man es nicht übertreiben. Reichen teure Sachen nicht mehr aus, um attraktiv zu wirken, entscheiden sich viele Frauen ohne Bedenken für eine Schönheits-OP. Das würde aber zu weit führen.